Idee. Versi. Meer und Wind. Licht und Schatten. Sie spenden dir manchen Freiraum in Gedanken. Mit Getöse rauscht der Wellenschlag der Brandung gegen den Fels. Tiraden von Wasserfunken versprüht die Gischt. Stellst du dir das einmal vor? Bist du imstande, es zu verstehen? Klarheit und Fülle. Reichtum und Zuheit. Dies alles kommt davor? Denkst du vielleicht auch bei dir, das würde nichts sein, so bedeutet es doch Lebendigkeit.